Bevor es mit dem nächsten Podcast losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt auf iTunes Podcasts bewerten. Solltet ihr die Apple Podcast App benutzen, könnt ihr das auch mit dieser App tun. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr meine Podcasts bewerten würdet auf iTunes, denn das hilft mir, in den iTunes Podcast Charts nach oben zu steigen und auch von anderen Interessierten wahrgenommen zu werden. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Ihr seid wie immer die Letzten, aber ihr kennt ja das Sprichwort, last but not least. Ich habe heute wenig Zeit zu verlieren und beginne auch schon mal direkt, auch wenn auf YouTube noch ein bisschen wenig los ist, das muss ich ehrlicherweise sagen, aber vielleicht kommen noch ein paar dazu. Wenn nicht, sagt euren Freunden Bescheid, die vielleicht auch Interesse haben an UFC, an MMA. Es gibt einen deutschen Kanal, der vor allem, und da bin ich der Heel der deutschen MMA-Szene, von allen Ground-and-Pound-Leuten gehasst wird. Habe ich heute gesehen. Mich hat schon wieder einer geblockt von Ground-and-Pound. Ich weiß gar nicht, was die gegen mich haben, aber offensichtlich mehr, als ich mir das vorstellen kann. Der hat mich mit meinem Nicht-MMA-Profil auf Twitter geblockiert. Oder ja, also ich kann halt, wenn ich auf seinen Account klicke, kommt, sie wurden blockiert, dann wurde ich blockiert. Ja, so sieht's aus. Und auch mit meinem MMA-Account. Also da muss schon eine richtige Antipathie da sein. Also das ist, die müssen mich so hassen da in ihren Kinderzimmern. Gut, es sind einige Sachen passiert, über die wir reden können. Wie gesagt, an alle, die jetzt live zuschauen, postet eure Themen in den Chat. Ich spreche dann darüber. Loslegen möchte ich aber nochmal mit einem Thema, das jetzt schon fast ein alter Hut ist, aber dennoch interessant war. Und zwar war Mike Goldberg am Montag zu Gast bei Ariel Helwani und hat sich da so ein bisschen zu seiner Entlassung geäußert und es gab ein paar interessante Details, die wir so noch nicht vorher wussten. Zum Beispiel wusste ja keiner so richtig, ging Goldberg jetzt freiwillig oder wurde er entlassen? Die Tendenz war immer so, dass er eigentlich entlassen wurde, aber wie gesagt, so richtig hat es ja keiner gesagt. Und Mike Goldberg hat da so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Er wurde entlassen von der UFC und zwar am 1.12., also nicht irgendwie schon im Sommer und er konnte sich langsam darauf vorbereiten, sondern es kam mehr oder weniger wirklich total überraschend für ihn. Was auch interessant war, dass sich Dana White nach der Entlassung überhaupt nicht mehr bei Mike Goldberg gemeldet hat. Also auch nicht nach der letzten Show am 30.12. UFC 207. Auch da kam Dana nicht zu Mike Goldberg und hat ihm vielleicht mal die Hand geschüttelt und für die vielen Jahre und die treue Zusammenarbeit seinen Dank ausgesprochen. Nein, Dana White hat sich da, würde ich jetzt schon mal so sagen, wie ein Arsch verhalten und hat Mike Goldberg links liegen lassen. Jetzt muss man sagen, man hat natürlich am Montag bei Helwani wieder nur die eine Seite gehört, ja, und dass Mike Goldberg da sehr sympathisch rüberkommt und so, davon könnt ihr euch selber ein Bild machen, wenn ihr euch das Interview anschaut oder anhört. Es gibt aber genügend Gerüchte, die besagen, dass Goldberg einfach den Job als UFC-Kommentator nicht ausreichend ernst genommen hat und sich einfach zu schlecht auf die ganze Veranstaltung oder auf die Pay-Per-Views und so weiter vorbereitet hat. Und es soll angeblich, das sind alles natürlich nur Gerüchte, aber dennoch finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, wenn er gewisse Äußerungen tätigt. Es gibt auch diese Gerüchte, dass Dana White Mike Goldberg das ein oder andere Mal zur Seite genommen haben soll und gesagt haben soll, ey Junge, wenn du dich nicht ordentlich auf die Events vorbereitest und immer so ein Bullshit erzählst, dann kann ich dich hier nicht länger halten. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber ich könnte mir vorstellen, weil es eigentlich immer so im Leben ist, dass es nicht nur die eine negative Seite gibt, dass die UFC Goldberg einfach rausschmeißt und sagt so, das war's, jetzt leckt mir am Arsch. Also es könnte schon sein, dass man sich hier vielleicht seitens der UFC doch ein bisschen mehr gedacht hat als der Goldberg muss weg. Ja? Also ich würde da immer gerne beide Seiten hören, aber natürlich wird Dana White sich da konkret nicht zu äußern. Früher hätten wir da bessere Karten gehabt. Wenn es diese Scrums heute noch gäbe, dann würde vielleicht der ein oder andere Journalist Dana White darauf ansprechen, was Goldberg jetzt erzählt hat und was es davon war und was ist gelogen oder beziehungsweise wie ist die Sicht der UFC auf diese Aussagen. Leider wird uns das nicht vergönnt sein, weil Dana White ja diese Scrums, Ausnahme 207, nicht mehr abhält. Also das hätte mich schon nochmal sehr interessiert, wie Dana White zu der ganzen Geschichte steht. Und ja, gut, trotzdem, das sage ich so, wie es ist, wird mir Mike Goldberg fehlen, weil er halt so schon der Soundtrack, das hat auch Helwani schön gesagt, der Soundtrack zu den UFC-Veranstaltungen war. Also für die meisten wird das der erste zusammen mit Rogan gewesen sein, der UFC-Events für euch, für mich, für alle anderen kommentiert hat. Und später kamen dann halt Anik und Florian und Brian Stan und wer weiß, was nicht noch alles für Typen dazu. Aber mal ganz ehrlich, natürlich wirkt es auf mich so, dass Anik deutlich mehr Fachwissen hat als Mike Goldberg. Aber John Anik hat eine Art zu kommentieren, die ist absolut nicht unverwechselbar. Das ist so generisch, das ist einfach nur so wie so ein... Das hört sich halt an wie alles. Egal, ob du jetzt Football, NHL guckst oder eben UFC, das ist immer dieselbe Tonlage, immer dieses über... enthusiastische, also das geht einem tierisch auf die Nuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Goldberg wiederum, dadurch, dass er seine Ecken und Kanten hatte, ja, und seine Fehler hatte, war er halt auch irgendwie so unique für das Ganze. Ja, und ich fand, mit Rogan zusammen hat das immer, das Pendel immer in die richtige Richtung dann wieder ausgeschlagen. Also Rogan hat dann Goldberg oft auch einfangen können, und wenn Goldberg mal Scheiße erzählt hat, hat Rogan das mit seinen Qualitäten einfach wieder weggemacht oder einen Witz draus gemacht, der dann aber nicht beleidigend war, sondern einfach, man hat schmunzeln müssen, und das fehlt, das wird man mit Anik nicht haben. Anik ist viel zu professionell, als Besitzer, ja, oder als Präsident der UFC möchte man diese Professionalität, gar keine Frage. Als Fan glaube ich, dass so Typen wie Goldberg uns fehlen werden, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die UFC versucht, wieder so einen eckigen Typen auf diesen Posten zu setzen. Na, die Gerüchte um Jim Rome, die klingen aktuell so ein bisschen ab. Wir müssen uns bis Sommer gedulden, dann wird Dana White ja sein Traum-Kommentatorenteam vorstellen. Die Gerüchte, wie gesagt, deuten darauf hin, dass Jim Rome und Joe Rogan das sein werden. Aber ich habe es ja auch in einem zurückliegenden Stream schon mal gesagt, Rogans Vertrag läuft im Sommer 2017 erneut aus, und es wird dann wieder geschaut, beziehungsweise er setzt sich mit Dana White zusammen, und dann wird darüber entschieden, ob er weitermacht oder nicht. Und Joe Rogan hat das mal klipp und klar gesagt. Der einzige Grund, warum er noch kommentiert, ist Dana White. Das ist der einzige Grund. Es gibt keinen anderen Grund für ihn, die Geschichte weiterzumachen. In seinem Podcast hat er da ausführlich schon drüber geredet. Das heißt, wenn er das Gefühl bekommt, dass Dana White nicht mehr derjenige ist, der letzten Endes hier das Kommando inne hat, sondern mehr oder weniger so ein Typ wird, der die guten und schlechten Nachrichten überbringt vom Führungskommandanten, ja, WME sozusagen, dann kann es gut sein, dass Rogan auch seine Tasche packt und abdüst. Da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ein schönes Zitat hat Mike Goldberg auch noch dagelassen, und zwar meinte er, und das finde ich echt gut, es brauchte 15 Jahre, um diese wundervolle Familie zu kreieren, und nur 15 Minuten, um sie wieder zu zerstören. Da wird natürlich so ein bisschen darauf angespielt, dass ja Ende letzten Jahres viele, viele Leute in Las Vegas ihre Jobs verlieren mussten, aufgrund, ja, des Verkaufs der UFC an WME. Und das ist leider Gottes so bei solchen Übernahmen. Das ist mit Sicherheit, das tut unheimlich weh, gar keine Frage. Und ich glaube, dass für uns Fans, ja, gerade für diese Hardcore-Gruppe an Fans, da zähle ich mal uns alle dazu, dass jetzt schon merkbar ist, wie sich da ein Klima wandelt einfach innerhalb der UFC. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie dramatisch, es wird nicht alles scheiße oder sonst irgendwas, aber man merkt, dass irgendwas ändert sich. Also ich kann es am besten damit vergleichen, so wenn Leute aus, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, ja, ich weiß, aber ich muss es halt so sagen, wenn Leute, die du kennst, aus deinem Umfeld plötzlich wegziehen oder woanders hingehen zum Studieren oder so fühlt sich das an, ja, also es ist nicht alles scheiße auf einmal, aber irgendwas fehlt. Man kann es nicht richtig benennen, aber wenn man so gerade alte Veranstaltungen sieht und Goldberg hört, man weiß, man wird Goldberg nicht mehr hören, dann siehst du vielleicht noch Bert Watson, der einfach früher dazugehört hat, auch den wird man ja nicht mehr sehen, und Stitch fehlt. Natürlich hat das jetzt alles nichts unbedingt mit der WME-Geschichte zu tun, aber ja, Dave Scholler, PR-Manager, der gegangen ist, es fühlt sich anders an. Und ich bin gespannt, ob das in 4-5 Jahren ein großes Thema sein wird oder ob es eigentlich sich dann wieder eingependelt hat und ja, man lernt halt damit zu leben. Denn Veränderung ist immer irgendwie befremdlich, gar keine Frage, das wisst ihr auch. So, jetzt gucke ich mal hier im Chat, was da schon abgeht. Ein paar Leute schreiben schon, da freue ich mich natürlich. Auch endlich da. Der einarmige Kassierer im Edeka hat zu lange gebraucht. Das ist ja Wahnsinn. Ein einarmiger Kassierer. Das gibt's ja Sachen, die gibt's ja gar nicht. Ja, dann ziehe ich gleich mal ein Thema vor, weil der Oller, und ich weiß, den Namen spreche ich immer falsch aus, ihr gerade das Ding anreißt. Also, am Dienstag wurde über Globo, das ist so die größte MMA-Plattform in Brasilien, bekannt gegeben, dass Stipe Miocic seinen Titel gegen Junior dos Santos bei UFC 211 aufs Spiel setzen muss. Die Veranstaltung findet am, jetzt habe ich es mir natürlich nicht notiert, im Mai statt und ich glaube in Dallas. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zusammenbekommen. Das Ding ist, mich würde das wirklich nicht wundern. Also, erstmal zurückspulen, es wurde von keiner Seite bislang bestätigt, ja. Man kann aber davon ausgehen, dass Globo gerade zu Junior dos Santos einen guten Draht hat. Was jetzt natürlich sein kann, ist, dass dos Santos ein Bout Agreement unterschrieben hat, sprich dem Kampf zugestimmt hat und Miocic noch nicht. Ja, solche Fälle gibt's ja immer wieder. Prominentester Fall war mit Sicherheit Nurmagomedov, der im Vorfeld zu 205 ja mehr oder weniger benutzt wurde, um die Verhandlungen mit Eddie Alvarez und Conor McGregor so ein bisschen zu beeinflussen. Also es kann gut sein, dass dos Santos diesen Vertrag unterschrieben hat und dann mit Globo irgendwie gestackt hat und die jetzt behaupten, okay, dieser Kampf steht. Das kann sein. Es kann auch sein, dass es einfach noch kleinere Modalitäten gibt, die abgeklärt werden müssen. Und es könnte auch sein, dass die UFC sagt, wir geben diesen Kampf deshalb jetzt noch nicht bekannt, weil wir aktuell zum Beispiel UFC 210 ja erstmal bestücken wollen, da ein Main Event präsentieren wollen. Wir müssen noch ein Main Event für UFC London finden. Bislang ist Manuar gegen Corey Anderson nicht unbedingt der geilste Scheiß für so eine prestigeträchtige Europa-Card. Also auch da könnte es sein, dass die UFC einfach das Thema 211 noch ein bisschen nach hinten schieben möchte, um den Fokus auf jetzt wichtige Kämpfe, die sie ankündigen müssen, zu legen und ja, einfach nicht für Ablenkung zu sorgen. Sei es drum. Mich würde es nicht wundern, wenn wirklich dos Santos vor Werdum diesen Titelkampf bekommt, denn man hat gut gemerkt, dass Dana White richtig angepisst war von Werdums Art, nachdem bekannt wurde, dass Cain Velasquez bei 207 nicht kämpfen kann, die UFC sich in Anführungsstrichen den Arsch aufgerissen hat, um irgendwie ein Replacement zu bekommen. Dann haben sie Leute gefunden, die gegen Werdum antreten wollen. Da hat Werdum astronomische Forderungen gestellt und somit diese Pläne durchkreuzt. Danach ist er überall rumgerannt und hat gesagt, ich kämpfe nur noch um den Titel. Ich kämpfe nicht gegen Cain Velasquez, Junior dos Santos, ist mir alles scheißegal. Mein nächster Kampf ist gegen Stipe Miocic, sonst kämpfe ich nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass die UFC, insbesondere Dana White mit seiner ja aufbrausenden Art, jetzt beschlossen hat, okay, jetzt reicht's. Wir lassen uns jetzt hier von überhaupt niemanden mehr sagen, wer, wo, wann, wie kämpft. Ja, wir sagen dir, wann du deinen Titelkampf bekommst. Und wenn du damit ein Problem hast, dann warte. Und von mir aus bis in 5 Jahren. Ist uns scheißegal. Das kann ich mir gut vorstellen. Denn die Tendenz ist definitiv da, dass immer mehr Kämpfer versuchen, der UFC mehr oder weniger die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, entweder du machst das jetzt hier für mich oder ich kämpfe nicht. Und vielleicht ist das so ein Fingerzeig seitens der UFC in Richtung auch andere Kämpfer. Ihr sagt nicht, wo es lang geht. Wir können uns zusammensetzen, wir können darüber diskutieren, aber ihr setzt uns nicht ständig die Pistole auf die Brust. Sondern wenn wir der Meinung sind, du kämpfst jetzt gegen Cain Velasquez, also Werdum, und er ist verletzt und du musst noch bis März warten, dann wartest du bis März. Und wenn du diesen Kampf nicht annehmen willst, hast du Pech gehabt. So, andererseits kann man natürlich sagen, ja, ist doch Werdums gutes Recht. Soll er jetzt wirklich darauf warten, bis Cain Velasquez eine Rückenverletzung ausgesessen hat? Ich meine, Rückenverletzungen, das kann sein, dass der in anderthalb Jahren erst wiederkommt. Und so lange soll er jetzt warten? Oder wie stellen Sie sich das vor seitens der UFC? Natürlich wäre es sinnvoll gewesen, jetzt irgendwie Werdum gegen JDS zu booken, dadurch, dass Stefan Struve ausgefallen ist letzte Woche. Hätte man das ja irgendwie hinbekommen können, bin ich der Meinung, aber da hat Werdum halt gemauert. Und vielleicht ist genau das, wie gesagt, der Grund, dass die UFC sagt, nee, Werdum bekommt diesen Titelkampf nicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass die UFC bei Werdum angeklopft hat. Würdest du gegen JDS kämpfen? Nein, mache ich nicht. Okay, alles klar, JDS, du hast einen Titelkampf. Kann ich mir alles vorstellen. Also, das ist so mal die Erklärung für mich, warum die UFC jetzt JDS vorziehen würde. Und dann gibt's natürlich auch noch den Faktor, dass es ein Kampf ist, der uns vor ein paar Jahren wirklich schwer begeistert hat. Umstrittenes Ende. Es gab einige, die diesen Kampf anders gewertet hätten. Und es war einfach ein großartiger Kampf. Und wenn wir schon Rematches machen, ja, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Werdum Miocic und JDS Miocic, tendiere ich auch eher zu JDS Miocic. Also, ich weiß nicht warum, aber dieses Werdum-Ding ist halt einfach noch zu nah dran und war letzten Endes auch deutlich, muss man auch sagen. Also, das war jetzt nicht irgendwie eine knappe Decision für Miocic, sondern er hat ihn halt einfach weggeknüppelt. Und von daher verstehe ich da die UFC, dass man vielleicht eher versucht, diesen Weg einzuschlagen und ja, JDS, ich sag mal, vorzuziehen. Worauf wir jetzt auch nochmal warten müssen, ist natürlich jetzt das Wochenende, wenn Ngannou gegen Arlovski kämpft und auch wenn Derek Lewis gegen Travis Brown gekämpft hat. Das könnte auch nochmal interessant werden. Jetzt nicht unbedingt gleich für einen Title Shot, aber für mögliche Entwicklungen in Sachen Heavyweight Division. Also, das ist mal die Erklärung dafür, warum JDS diesen Titelkampf unter Umständen bekommt. Wie gesagt, es ist noch nichts hundertprozentig fix. Solange die UFC es nicht vermeldet, ist es sowieso nicht fix. Aber es deutet einiges darauf hin, weil Klobo aufgrund der Größe dieser Seite, glaube ich, nicht fahrlässig so eine Meldung raushaut. Ja, also es ist für mich schwer. Ich habe den Artikel vom Portugiesischen ins Deutsche übersetzt. Dann ist es natürlich für mich schwer, da jedes Wort ganz genau übersetzen zu lassen. Da gibt es vielleicht mal Grammatikprobleme, so dass man es nicht unbedingt erkennen kann. Aber in dem Fall würde ich sagen, es liest sich definitiv so, dass Globo behauptet, dieser Kampf steht für 2:11. Also rechne ich auch mal damit, dass es dazu kommen wird. So, The Region Dawn sagt hallo, sag ich auch mal. Hab heute gelesen, dass Michael McDonald aus finanziellen Gründen sich kein Trainingscamp leisten kann und somit auch kein Kampfangebot annehmen kann. Ihm fehlt wohl das Geld, weil er einen Kampf verletzungsbedingt absagen müsste. Finde ich krass als Topkämpfer in der besten Organisation. Ja, das ist das alte Thema Fighter Payment. Ja, die Jungs kriegen gerade so auf so einem Level wie Michael McDonald zu wenig Geld, ist gar keine Frage. Ich bin auch der Meinung, wenn jemand regelmäßig kämpft, und da haben wir schon einen wichtigen Punkt, dann sollte er auch in der Lage sein, seine Trainingscamp zu bezahlen. Jetzt ist es bei Michael McDonald so, dass er relativ wenig in den letzten Jahren gekämpft hat. Jetzt gucke ich mal ganz kurz seinen Rekord an. Michael McDonald. Er war lange verletzt, gar keine Frage. Das ist ein Problem für ihn. Ach, schön, dass es da auch erstmal noch einen Musiker gibt. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt haben wir ihn gefunden. Solange trinke ich noch einen Schluck aus der Batman-Tasse. Ah, ist das ein Kaffee. So, also, McDonald hat in den letzten 3 Jahren, ja, und dann nehme ich jetzt den Stand von heute, 2-mal gekämpft. Ja, das ist natürlich relativ schwierig, dann irgendwie damit sich eine Karriere und ein Leben zu finanzieren. Das muss man dann einfach auch so sehen. Er hat noch nie einen Champion-Titel gewonnen. Also ich find's nicht gut, ja, aber es kommt mir auch merkwürdig vor, warum das nicht möglich ist, dann trotzdem zu trainieren. Das ist. Ich habe den Artikel auch nur so überflogen, ja, ich habe es nicht detailliert mir durchgelesen und ich habe vor allem nicht mit ihm gesprochen. Und das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig zu erfahren, an was hapert's denn jetzt? Denn regelmäßig in den Gym gehen und sein Training da abzusitzen, sage ich mal, das sollte ja eigentlich drin sein. Ja, das muss er ja früher irgendwann auch mal gemacht haben, bevor er die dicke Kohle in der UFC verdient hat. Weil wir müssen uns nichts vormachen, also bevor er in der UFC gekämpft hat, hat er halt hier irgendwo bei TPF oder so gekämpft. Und da wird er halt nicht besonders viel Geld bekommen haben, hat es aber dann auch immerhin auf 11 Kämpfe gebracht. Das heißt, er hat damals einen Weg gefunden, wieso kann er den jetzt nicht gehen? Es ist nur eine Frage, also wenn er darauf eine Antwort hat, dann würde mich das halt einfach interessieren. Aber prinzipiell können wir auf eins festhalten, die Jungs müssen alle mehr Geld verdienen, gar keine Frage. Also dieses Ungleichgewicht in Sachen Einnahmen und Ausschüttung in Richtung Kämpfer ist ein Problem. Aber auch hier, das müssen die Kämpfer aushandeln. Ja, die Kämpfer müssen einfach dann mit der UFC einen Vertrag abschließen, der etwaige Verletzungen unter Umständen abdeckt. Und wenn die UFC sagt, nee, das Risiko gehen wir nicht ein, wir bezahlen dir nicht deine Wunschsumme, ja, dafür bist du nicht populär genug, dafür hast du zu wenig Wert für uns, dann muss der Kämpfer die Entscheidung treffen, ob er weiterkämpfen will, das Risiko eingehen möchte und zu ja, niedrigen Konditionen einfach versuchen will, seinen Traum fortzusetzen, oder ob er sagt, nee, ich kann das nicht mehr, ich muss mich halt umorientieren und was anderes machen. So einfach ist es. Ich meine, so ist es doch für uns alle anderen auch. Ja? Also nur weil ich jetzt Bock habe, Pommes zu verkaufen und damit aber meine Familie nicht ernähren kann, kann ich ja nicht sagen, ja gut, also die ganzen Pommesbuden, McDonald's und so sind alles Wichser, weil die zahlen mir zu wenig. Also wenn ich zu wenig Geld bekomme, dann kann ich diesen Job halt nicht weitermachen. Und wie gesagt, ich möchte hier erstmal wissen, warum kann er das nicht mehr so machen wie vor, wie lange ist das her? Ich muss nochmal nachgucken. Wie vor 6 Jahren, als er, wie gesagt, in kleineren Ligen gekämpft hat. Wo ist jetzt das Problem, dass er nicht weiter trainieren kann, dass er sich praktisch kein Trainingscamp leisten kann? Nicht, dass ich ihm da irgendwas unterstelle, sondern das sind halt einfach Fragen, die mir erstmal beantwortet werden müssen, um dann nachzuvollziehen zu können, wieso er jetzt nicht eben einen ähnlichen Weg gehen kann. Aber Unterm Strich steht eins fest, die Jungs müssen alle deutlich mehr Geld bekommen. Gar keine Frage. So. Solche Pfeifen hat man immer. Bei Sky gibt es auch genug Kommentatoren, die fachlich nicht stark sind. Da geht es nochmal um Ennick wahrscheinlich. Aber die Art war unterhaltsam. Ah ja, gut, das ist ein schönes Beispiel vom Oller. Fritz von Thorn und Taxis bei Sky, Fußballkommentator. Absolut richtig. Das ist ein Typ, das ist eine Katastrophe eigentlich, sage ich mal. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, Fußball mit Fritz von Thorn und Taxis zu sehen, oder irgendein Kommentator, nämlich Fritz von Thorn und Taxis. Uli Potowski, genau das Gleiche. Da könnt ihr mich totlachen. Das ist Unterhaltung. Ja, natürlich erfahre ich da nicht detailliert irgendwie den Laufweg von X nach Y und was weiß ich. Das erfahre ich alles nicht. Aber die Typen sind so unique. Ja? Das ist einfach großartig. Und das fehlt manchmal, wenn du so einen Ennick da hinsetzt. So, Servus Ricky, sagen alle. Ich hoffe, ich bin noch on air. Hier steht nämlich Chatverbindung abgebrochen. Das gibt's ja gar nicht. Sam schreibt, liebe Ricky, was sagst du zu dem Musasi-Whiteman-Matchup? Ich persönlich bin seit langem Musasi-Fan und denke, dass die Chancen nie besser waren, den All-American zu schlagen. Wie siehst du es? Oder wie siehst du das? Das fand ich ganz lustig, denn wir haben ja im letzten Livestream darüber gesprochen, Musasi fordert mehr oder weniger Whiteman heraus, Whiteman kann aber noch nicht so zeitig kämpfen, wie es Musasi gern hätte und Whiteman will erst zu 2:10 und ich beende die Sendung und zack, steht's dran, Whiteman, Musasi bei 2:10, also in Brooklyn, passt natürlich für Whiteman. Prinzipiell gebe ich, wer war es, dem Sam absolut recht. Ich glaube, für Musasi ist das ein hervorragender Moment, um Chris Whiteman zu besiegen. Ich frage mich aber so langsam, wie gut ist Chris Whiteman wirklich? Ich möchte jetzt überhaupt nicht sein Talent irgendwie in Abrede stellen, dass der Typ was auf dem Kasten hat, ist gar keine Frage. Und er hat ja jetzt auch nicht, es war jetzt nicht so, er hat zwar deutlich Niederlagen hinnehmen müssen gegen Romero und gegen Rockhold, aber es war nicht so, dass er zum Beispiel gegen Rocco zu Beginn des Kampfes, der ersten Runde und so, nicht mithalten konnte, sondern ich fand, er hat das Ding eigentlich ziemlich gut im Sack gehabt, ja, er war jetzt nicht wahnsinnig dominant, aber er hat das Ding ziemlich gut unter Kontrolle gehabt und hat dann diese komische Spinning-Scheiße da abziehen wollen, das ging voll in die Hose und ab da ging es dann bergab und gegen Romero war es ja ähnlich, den Kampf hat er eigentlich in der Tasche, macht dann einen Fehler bei einem Takedown-Versuch und verliert den Kampf. Natürlich ist das eben das Entscheidende, diese Fehler. Diese zwei Fehler, die er da in diesen beiden Kämpfen macht, sind halt auf Weltklasse-Niveau unverzeihlich. Weil ein Gegner wie El Romero erkennt seine Chance, ja, gerade wenn er hinten liegt, und nutzt das gnadenlos aus. Also muss man ihm letzten Endes schon eine gewisse Qualität absprechen, weil einem absoluten Weltklasse-Kämpfer darf sowas nicht passieren. Vor allen Dingen nicht zweimal hintereinander. Aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Kämpfe für ihn. Jetzt Musasi, wie gesagt, zwei extrem schwere Niederlagen hinnehmen müssen, zweimal hart ausgenockt gewesen. Ich glaube, dass Musasi sich durchaus Hoffnungen machen kann, diesen Kampf zu gewinnen. Also das wird interessant, weil man weiß, Whiteman ist gut, gar keine Frage, rein wrestlerisch ist er gut. Aber Musasi hat halt auch einfach schon alles erlebt. Also er hat schon alles gesehen und den kannst du jetzt auch nicht mehr irgendwie da jetzt noch ins Boxhorn jagen und der scheißt dich nicht in die Hose, weil du gute Takedowns hast oder so. Whiteman ist solide, ist eigentlich in allen Ebenen so in Sachen Kampf gut aufgestellt, aber Musasi ist halt total on the roll gerade. Also mir gefällt das Matchup wahnsinnig gut. Ich kann nur das noch überhaupt nicht richtig einschätzen, wer jetzt da seine Vorteile hat und wer eben vielleicht ein bisschen eher als Underdog zu werten ist. Also ja, weil Whiteman halt nicht richtig scheiße aussah in seinen letzten beiden Kämpfen, sondern nur aufgrund eines Fehlers verloren hat. Ja. Und Musasi war halt sehr, sehr dominant, gar keine Frage, aber die Gegner waren natürlich auch auf einem anderen Niveau wie jetzt eben Whitemans Gegner. Und das macht diesen Kampf wahnsinnig interessant. Ganz ehrlich, aus europäischer Sicht, und ich hab schon ein paar Mal gesagt, ich mag Chris Whiteman sehr, aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn Musasi das Ding gewinnt. Also da bin ich dann doch Vollblut-Europäer und freue mich einfach, wenn unsere Jungs von unserem Kontinenten irgendwie was reißen. Also das würde mir einfach gut gefallen. Und dem Musasi gönnt man's auch. Also ich habe ihn ja auch in Berlin damals kurz, wirklich nur ganz kurz kennenlernen können. Und das wirkt, der wirkt einfach wie ein cooler Typ. Ja? Also ich würde es ihm einfach gönnen, wenn er, ich sag jetzt mal zum Ende seiner Karriere, er ist ja auch schon ewig dabei, er ist nicht so alt, aber so viele Kämpfe, wie der schon bestritten hat, da kann man sich jetzt auch an einer Hand wahrscheinlich abzählen, wie oft er noch kämpfen wird. ja, würde ich mir einfach, würde es mir das gefallen, wenn er nochmal einen UFC-Titelkampf sich erarbeiten könnte. Also von daher hoffe ich, dass Musashi zumindest mal eine gute Leistung zeigt. Makwan, Amir Khani kämpft gegen Arnold Allen. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich scheiß auf Arnold Allen, aber ich mag Makwan. Das ist einfach einer der coolsten Typen in Sachen MMA, auch Europäer. Also ich weiß, er ist Kurde, aber ne, das gehört ja, es gehört zu uns. Also zu uns Europäer. Es ist einfach jemand, der von uns ist. Absolut. Der, glaube ich, auch große Verbindungen nach Deutschland. Viele Familienangehörige leben in Deutschland. Ich glaube sogar, seine Mutter lebt in Berlin. Und ist einfach ein cooler Typ, der... ja, ich freue mich immer, wenn er kämpft. Punkt. Und der Arnold Allen, das, der interessiert mich einen feuchten Scheiß. Das sind immer so Kämpfer, die tauchen auf einmal auf und dann werden alle total wahnsinnig, weil der aus England kommt und seine Vorschusslorbeeren genießt. Bis jetzt hat er mir noch überhaupt nichts gezeigt, was nur irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben ist. Ja. Und Makwan hat in seinen wenigen Auftritten mich immer überzeugt. Und das ist genau der Unterschied zwischen so Pfeifen wie Arnold Allen und Makwan Amerikani. Jetzt kann es natürlich sein, dass Arnold Allen in 5 Jahren UFC-Champion ist und alle sagen, ja, du hast aber... Nee, fickt euch. Ich will so Typen wie Makwan und der soll Arnold Allen das Arschloch aufreißen. Jetzt bringe ich es mal auf den Punkt. Also ich mag den Makwan Amerikani. Er hat mal eine schöne Geschichte erzählt. Und zwar macht er sich immer einen Spaß. Jetzt muss ich noch was trinken. Macht er sich immer einen Spaß und ich weiß nicht, ob man das noch auf seinem Instagram-Kanal findet. Filmt immer ab, wie das ist, wenn er Tinder aufmacht. Ja, da hat er ein Bild von sich, wie er da oben ohne da steht. Und Makwan sieht ja cool aus und... steht da oben ohne da und du siehst dann einfach nur noch die ganze Zeit die Matches reinfliegen, weil alle Weiber in Finnland total auf ihn abfliegen. Ja, also die lieben den Typen. Und ganz ehrlich, der Typ hat auch was und der ist absolut vermarktbar. Und ich glaube, auch in Finnland hat er es schon auf so eine große Werbeanzeige oder so ein riesen Werbeplakat auf einem... Jetzt muss ich mal überlegen, wie das war. Ja, das war, glaube ich, in Helsinki an so einer Mall. Riesiges Werbeplakat und da war er drauf. Also er hat da schon einen gewissen Stellenwert für die UFC. Und ich würde mich freuen, wenn das Ding noch weitergeht. Und, das muss man auch noch sagen, Makwan Amerikani hat zuletzt, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, deswegen sage ich immer nur Makwan, weil ich mir immer unsicher bin, ob ich den Namen richtig ausspreche, hat zuletzt ja bei SBG trainiert, ja, und der Typ hat ja schon wirklich ein großes Talent gehabt. Und jetzt aber noch mit Owen Roddy zusammenzuarbeiten, der ja auch wirklich ein Bomben-Striking-Coach ist, also auf die Auswirkungen bin ich auch gespannt. Also allein der Prozess, den er wahrscheinlich jetzt durchlaufen ist in den letzten Monaten, den dann wieder im Oktagon sehen zu dürfen, das macht mir Spaß. Und ich sag euch noch was, ich wollte nicht nach London, ich werde auch nicht nach London gehen, aber als der Kampf bekannt gegeben wurde, habe ich erstmal geguckt, wie teuer Flüge sind. Also nur mal so, ja, also der hat überhaupt eigentlich keine Auswirkungen auf die Rankings der UFC, Makwan Amerikani, aber für mich ist das ein Grund, sich zu überlegen, ob ich nach London gehen soll, weil der Typ einfach cool ist. Also ich mag seine Art zu kämpfen, seine Art sich zu promoten, ja, solche Leute, ja, die würden vielleicht auch Deutschland gut tun. Das ist mir egal, ob das ein Deutscher ist oder ob er kurdischer wird, ist mir alles scheißegal. Aber wenn Makwan Amerikani aus Berlin kommen würde, also da auch, was weiß ich, in irgendeinem Gym trainieren würde, dann würde das mit Sicherheit für mehr Aufsehen sorgen und würde vielleicht auch an Fighting animieren, so einen Kämpfer dann mehr in den Fokus zu rücken und vielleicht findet er dann auch irgendwo mal einen Platz bei irgendeiner RAN-Übertragung oder bei Sky oder so. Solche Typen fehlen. Man braucht nicht immer gleich einen McGregor. Es reicht auch eine Nummer kleiner, aber der Typ hat es einfach drauf im Oktagon, gar keine Frage. Seine Qualitäten hat er unter Beweis gestellt, ist ausbaufähig, gar keine Frage, aber mal die Grundvoraussetzungen sind da. Und er ist einfach wahnsinnig gut vermarktbar. Und es kann auch nicht schaden, aus meiner Sicht ausländische Wurzeln zu haben, weil du automatisch dann vielleicht auch gleichzeitig noch ein paar Ausländer mit ins Boot holst, die hier in Deutschland leben, ja, die ein Problem damit haben, wenn da so ein gelackter Typ wie Nick Hein da steht, ja, die wollen halt einfach jemand, der auch ein Stück weit ihre Wurzeln repräsentiert, weil wenn man so guckt, welche Kämpfer in Deutschland erfolgreich sind, ob es jetzt Kickboxen ist oder Boxen oder auch MMA, sind das oft Kämpfer mit ausländischen Wurzeln. Und ja, das kann nicht schaden. Also ich würde es auch gut finden, wenn wir so einen Amerikani hätten. So, jetzt habe ich hier über den mich ausgereicht. Ich mag den Typen einfach. Kurdish Power wird hier schon im Chat geschrieben. Absolut. Wir finden auch, dass das, also ich bin da auf eurer Seite, liebe Kurden. Ihr sollt euer eigenes Land bekommen. Aber am besten alle ein Europa. Das würde mir am wenigsten Probleme bereiten. Denn da behalte ich es mit Joe Rogan. Diese ganzen Grenzen und so, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also man zieht halt irgendwo einen Strich und sagt so, das ist jetzt dein Land und das ist meins und du bist gefickt und du nicht. So, oh, ich bin ja so aufbrausend heute. Denkst du, Bisping hat eine Chance gegen Romero? Auch ein interessantes Thema, denn Michael Bisping hat er jetzt verlauten lassen, er möchte eigentlich gar nicht gegen Joel Romero kämpfen. Er möchte jetzt richtig abkassieren. Er möchte einen großen Kampf haben. Und Romero verspricht halt einfach keine große Börse beziehungsweise keine gute Pay-Per-View-Buy-Rate. Deswegen möchte Bisping nicht unbedingt gegen ihn antreten. Dazu kommt noch, dass Bisping sich ja verletzt hat, jetzt erstmal operiert wurde, eine Weile ausfällt. Halt nicht vor Mitte Mai kämpfen kann, eher später. Prinzipiell ist, das habe ich schon 100 Mal gesagt, es ist MMA, du hast immer eine Chance. Ja, also das ist gar keine Frage. Bisping hat auch schon andere Kaliber besiegt, muss man definitiv so sagen. Ja, also allein wie er gegen Anderson Silva zurückgekommen ist, er hat Luke Rockhold besiegt. Also das sind alles Gegner, die musst du auch erstmal schlagen. Und er hat einen Weg gefunden. Ja, er hat Dan Hendersons H-Bomb zweimal kassiert in Manchester vor nicht allzu langer Zeit. Also das sind alles Faktoren, die man mit einfließen lassen muss. Also das ist kein Typ, den du einfach mal so wegknüppelst, ja, den du einfach so erniedrigst im Oktagon. Das glaube ich nicht. Das heißt, er hat auf jeden Fall eine Chance, aber es wird wahnsinnig schwer für ihn. Und ich verstehe, woher er kommt, wenn er sagt, ich möchte nicht gegen Yoel Romero antreten, denn auch Michael Bisping ist am Ende seiner Karriere, möchte einfach nochmal einen fetten Reibach machen. Und natürlich, da ist Romero nicht derjenige, mit dem du jetzt großartig Pay-Per-Views verkaufen kannst. Für Bisping wären GSP, Nick Diaz, das wären die Kandidaten, gegen die er gerne kämpfen würde. Und ich glaube, seine Chancen stehen gar nicht mal schlecht, da irgendwie was drehen zu können, denn für die UFC ist Romero ja auch keine Zukunftsanlage. Ja, der ist 37, 38 Jahre alt, das heißt, selbst wenn er Bisping besiegt, ja, dann musst du erstmal davon ausgehen, dass die Pay-Per-View-Buy-Rates für Middleweight-Kämpfe nochmal nach unten gehen, ja, weil Romero einfach ein kleinerer Draw ist als Bisping. Und er auch nicht mehr ewig lang für die UFC kämpfen kann. Also man kann mit ihm jetzt auch nicht irgendwie so diesen unbesiegbaren Middleweight-Champion aufbauen. Denn er wird auch höchstens noch 2 Jahre auf diesem Niveau kämpfen können, behaupte ich jetzt mal. Ja, also solange USADA dabei ist, halte ich diese Behauptung aufrecht. Wenn die mal wieder sagen, nee, wir trennen uns von der USADA aus irgendwelchen Gründen, dann schafft's ein Yoel Romero vielleicht auch noch 5 Jahre, wenn ihr wisst, was ich meine. Nee, aber Ich könnte mir gut vorstellen, dass die UFC Bisping vielleicht nochmal so ein Goodie gibt und sagt, komm, hier hast du GSP, wenn das machbar ist. Oder hier hast du Nick Diaz. Also, kann ich mir vorstellen. Aber zur Frage, Bisping hat immer eine Chance. Dafür ist er einfach zu gut. So, Arnold Allen hat gegen Allen Omar gewonnen, auch Kurde. Magwan muss gewinnen, haha, quasi die Rache. Stimmt, das war ja in Berlin, daran kann ich mich noch erinnern. Da war das nicht so, dass Allen immer so eigentlich gar nicht so scheiße aussah zunächst. Musste vielleicht nochmal in den Chat schreiben. Ricardo schreibt, Musasi ist, glaube ich, Iraner, das stimmt, der für die Niederlande kämpft. Absolut richtig, er hat iranische Wurzeln und ja, ist aber im Endeffekt in den Niederlanden groß geworden, lebt da immer, seine Familie bzw. sein Bruder lebt mit ihm zusammen. Also man kann, denke ich mal, sagen, dass es eigentlich ein Holländer ist. So. Armin TV schreibt, was sagst du zur neuen Tough Season? Habe ich auch auf meinem Zettel stehen, finde ich hochinteressant. Vor allem habe ich mich wahnsinnig gefreut, als ich die beiden Coaching-Teams gesehen habe. Wenn ihr @RickyMMA ansteuert, dann seht ihr die Bilder beider Teams sozusagen. Einmal Team Faber hätte ich fast gesagt, Team Garbrandt und Team Dillashaw. Und das Interessante ist, dass bei Dillashaw natürlich Dwayne Ludwig mit im Trainerteam ist und bei Team Garbrandt ist Uriah Faber mit im Trainerteam. Und das könnte interessant werden, wenn diese beiden Typen aufeinandertreffen. Also es ist ja eigentlich schon genügend Feuer zwischen Garbrandt und Dillashaw. Aber Faber und Ludwig auch noch im selben Gym zu haben, super. Also darauf freue ich mich. Es ist eine Tough-Staffel, auf die ich mich von den Coaches her sehr freue. Und sag ich mal so, auf die, kann man sagen, Zwischensequenzen. Also wenn es dann halt immer so diese diversen Einblendungen gibt, wenn der eine über den anderen irgendwas labert. Darauf freue ich mich. Bei den Kämpfen weiß ich es noch nicht so richtig, denn der Cast, den man bislang so vernehmen konnte im Internet, der haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber das heißt ja erstmal noch nichts. Die Kämpfe können trotzdem interessant werden und wenn das von mir letzte Woche ja schon thematisierte Gerücht mit CM Punk stimmt, wird es natürlich da auch nochmal interessant. Also prinzipiell sorgt diese 25. Ultimate Fighter Staffel definitiv dafür, dass ich ein Interesse wieder für dieses Produkt entwickle. Das haben sie gut gemacht. Also freue ich mich schon drauf, ja. So. Alle Europa, da es keine Grenzen geben soll. Wer zieht denn Grenzen zu Asien? So, finde ich gut, dass ihr da auf meiner Seite seid. Ich sehe die Chancen von Bisping nicht schlecht. Ein cleverer Gameplan, Cardio wie kaum ein anderer und auch ein Gin. Absolut richtig. Ich sage jetzt mal BV3, wenn das richtig ist. Sehe ich genauso. Dieses Cardio-Thema wird natürlich oft rausgeholt, wenn es um Yoel Romero geht. Und ich habe in einem schon weit zurückliegenden Stream aber mal gesagt, eigentlich kann man das gar nicht mehr so richtig in die Waagschale werfen für Gegner von Yoel Romero, da es Romero oft gelungen ist, Gegner gegen Ende eines Kampfes zu besiegen. Ich hoffe, mein Internet funktioniert, denn ich habe hier immer mal wieder leichte Verzögerungen im Netz, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, bei euch funktioniert alles. Ja, also wie gesagt, Romero ist es häufig gelungen, seine Gegner auch gegen Ende eines Kampfes noch zu finishen. Es ist schon richtig, dass man ihm anmerkt, dass er spätestens ab der zweiten Runde dann schon konditionelle Probleme hat, aber immer noch gefährlich ist. Und das ist natürlich das Interessante. Also ich sehe es auch so, dass Bisping mit einem guten Gameplan zumindest nicht ein absoluter Außenseiter ist. Aber wenn ich Geld setzen müsste, Stand heute, würde ich eher auf Romero setzen. So. Was haben wir sonst noch? Ist bekannt, welche Gewichtsklassen bei TUF 25 gecoacht werden. Ja, es sind die Welterweights und Middleweights. Also ich glaube, das ist wieder so ein Mix. Oder beziehungsweise es kommt drauf an, wo dann der ein oder andere Kämpfer sich entscheidet, in welcher Gewichtsklasse er dann antreten wird. Also wenn man den Cast so anguckt, das sind ja schon bekannte Kämpfer dabei, dann haben die sowohl als auch in diversen die Gewichtsklassen schon gekämpft. Aber tendenziell Welterweight, würde ich sagen. Ja, also, aber das ist mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wurscht. Ich sehe jetzt nicht da irgendeinen Kämpfer, der nochmal besonders wichtig werden könnte für die UFC oder so. Das ist, für mich steht da wirklich dieses Duell Garbrandt gegen Dillashaw im Vordergrund und natürlich dann auch Team Alpha Male gegen Dwayne Ludwig, wenn man so will. So, Shevchenko oder Peña? Ich habe ja letzte Woche erzählt, da habe ich mich ausreichend vorbereitet. Und jetzt haue ich es hier mal raus, wie ich diesen Kampf vorhersehe, möchte ich mal sagen. Also es ist ein unheimlich schwer zu vorhersagender Kampf, weil aus meiner Sicht Peña noch nie gegen eine so starke Strikerin gekämpft hat wie Valentina Shevchenko und auch, das kommt noch dazu, nicht gegen so eine relativ gute Grapplerin wie Valentina Shevchenko, denn Shevchenko hat auch die Takedowns, ja, die du brauchst, um so einen Kampf zu gewinnen. Ganz oberflächlich gesprochen sehe ich so, wenn es Peña gelingt, in den inneren Ring zu kommen, sage ich jetzt mal, ja. Ich denke mal, die meisten von euch wissen ungefähr, was ich meine. Es gibt ja, man spricht immer so von drei Ringen, ja. Also stellt euch das so vor, wenn du als Gegner oder wenn du als Kämpfer mit einem Gegner im Oktagon stehst, dann gibt es den ganz inneren Ring, also den ersten Ring sozusagen, das ist direkt am Gegner dran. Dann gibt es diesen zweiten, das ist so die mittlere Distanz, ja. Da gibt es dann schon mal einen interessanten Schlagabtausch und du shootest auch mal auf den Takedown. Und dann gibt es den dritten Ring, das ist sehr weit außen, du hältst dich immer weit entfernt vom Gegner, arbeitest viel mit Legkicks und mit Jabs, versuchst ihn einfach auf Distanz zu halten. Und wenn es Peña gelingt, diese zwei äußeren Ringe zu durchdringen und an Shevchenko ranzukommen, hat sie die Chance mit ihrer Aggressivität definitiv diesen Kampf zu gewinnen. Aber prinzipiell spielt eigentlich der Kampfstil von Peña Shevchenko in die Karten, weil Shevchenko auch eine sehr gute Counter-Strikerin ist. Aber, jetzt, das ist nämlich auch noch wichtig, Shevchenko ist keine besonders harte Strikerin. Die trifft dich zwar und das tut auch weh, gar keine Frage, aber sie ist keine Strikerin, die dich jetzt, also du musst nicht jedes Mal Angst haben, dass du gleich K.O. gehst. Ja? Wenn die dich richtig trifft, liegst du auch, gar keine Frage. Aber sie hat nicht so viel Power wie jetzt zum Beispiel eine Amanda Nunes oder so. Ja? Und es könnte sein, dass Peña sagt, ey, ich nehme ein paar Treffer auf mich, ja, ich gehe das Risiko ein, nur um den zweiten Ring sozusagen zu durchbrechen und dann an meiner Gegnerin dran zu sein und dann im Clinch zu sein. Aber auch da muss man sagen, hat Shevchenko immer noch gute Karten durch ihre Muay Thai-Vergangenheit. Ist sie Clinchen gewöhnt, hat sich auch in ihren zurückliegenden Kämpfen dann nie irgendwie besonders schwer getan. Im Clinch ist sie auch wahnsinnig gefährlich, hat dann sogar Takedowns und dann wird's halt einfach interessant. Ich meine, auf dem Boden würde ich Peña ein Stück weit vorne sehen, ja, aber es ist schwer. Es wird enorm schwer für Peña. Und ich tendiere zu Shevchenko. Ja, einfach weil sie, da wo sie Defizite hat gegenüber Peña, bin ich der Meinung, sind die nicht so groß wie Peñas Defizite gegenüber Shevchenko. Gerade was, wenn es darum geht, clever von den äußeren Ringen sich nach innen zu arbeiten. Ja, also das ist so das, was ich mitnehmen konnte aus den Kämpfen, die ich mir jetzt angeguckt habe von den beiden. es ist wirklich interessant. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich sind nicht so viele. Ich glaube, 3 Kämpfe von Shevchenko und 3 Kämpfe von Peña kann man auf Fight Pass finden. Ja, von Peña sind sogar 5, weil die Ultimate Fighter Kämpfe noch dabei sind. Und es ist auch wirklich interessant, beide Kämpfer zu beobachten und man erkennt wirklich, dass dieses Duell wahnsinnig interessant werden könnte. Also tendenziell sage ich Shevchenko. Bin mal gespannt, ob das dann auch so eintritt. So, was haben wir hier jetzt? Was? Hier in Germany? Ja, can I watch pay-per-view of Siemens? You can say in Deutsch, I can understand, but not speak well. Achso, hier möchte jemand wissen, wie er in Deutschland Pay-per-views gucken kann. Am besten via VPN, weil RAN Fighting scheiße ist, ist die Antwort darauf. Also, Pay-per-views kannst du grundsätzlich über RAN Fighting sehen. Die haben aber das ein oder andere Mal schon extreme technische Probleme gehabt. Von daher musst du da so ein bisschen hoffen, dass es funktioniert. Oder du schießt dir ein VPN, das ist relativ leicht erklärt im Internet. Wenn du da eingibst VPN Deutschland, findest du genügend Anleitungen. Und ich glaube, wenn du VPN Deutschland UFC eingibst, findest du sogar Anleitungen, wie du direkt dann zu UFC Pay-Per-Views kommst. Aber prinzipiell, wenn du es legal machen möchtest, ist der Weg RAN Fighting. So, Ricardo fragt, spielst du eigentlich UFC 2? Ricardo, du bist mein Mann. twitch.tv/RickyPalm. Ab 60 Follower gibt's eine Facecam. Da spiele ich UFC 2. Unter anderem gegen echte Menschen. Und das sieht teilweise spektakulär aus, wie ich da eine Stunde lang nur aufs Maul bekomme. Außerdem habe ich eine Karriere begonnen, also so eine Ultimate Fighter Staffel, mit dem Kämpfer Osvaldo Bum Bum Kalaschnikov. Er hat schon den Namen weg. Submission Machine. Das ist eigentlich Unterhaltung pur. Ihr müsst da mal vorbeischauen. Twitch.tv, Ricky Palm. Diese Woche habe ich leider nicht so viel Zeit gehabt zu spielen. Am Wochenende ist aber definitiv wieder die Order dran. Das ist ein Quatschspiel, sage ich immer dazu. Und ich spiele auch UFC, also guckt einfach mal vorbei. Okay, trainierst du selber? Fragt da jemand. Ich habe letzte Woche ja schon mal erzählt, jetzt zur Zeit trainiere ich gar nichts, außer ich gehe halt ins Fitnessstudio und heb da so ein paar Gewichte. Aber ich habe eine gewisse Judo-Vergangenheit, ich habe Jiu-Jitsu mal ein bisschen gemacht, ich habe jetzt, mein nächster Schritt ist jetzt, dass ich Kickboxen machen möchte, nicht weil ich da irgendwie mir jetzt große Karrierechancen erhoffe, sondern weil ich es besser verstehen will, was da passiert. Es geht mir wirklich rein darum, zu erfahren, wie das ist, jemanden in einem Kickbox-Kampf gegenüberzustehen. Ja, also, ist mir schon klar. Wenn du mit 37 in eine Kickbox-Schule gehst, wirst du nicht mehr große Erfolge feiern. Aber ich möchte diese Sportart verstehen, weil sie so ein wichtiger Bestandteil von MMA ist. Nicht, dass ich Jiu-Jitsu verstanden habe und Judo, aber immerhin habe ich es mal gemacht. Und du kannst dir dann manche Sachen einfach erklären oder mit der Hilfe dann von zum Beispiel Joe Rogan kannst du vorhandenes Wissen einfach aufbauen. Aber wenn du halt vom Striking her gar keine Erfahrung hast, also sag mal, ich habe auch mal ein bisschen geboxt, aber das war auch mehr, ja, was man halt so macht, so Kasper-Boxen da mit irgendeinem Trainer, der viermal hier in der Turnhalle gekämpft hat. Also alles nicht auf besonders hohem Niveau. Und ja, also ich will einfach mal gegen oder in eine Kickbox-Schule gehen mit richtig erfahrenen Kickboxern und da mir ein paar Sachen angucken und auch mal mitmachen. Einfach gucken, wie das so ist. Ja, Punkt. So. Was hältst du von dem Matchup Jacare gegen Boach? Ja, ich habe ja gesagt, ich freue mich da einfach auf Jacare. Also Tim Boach darfst du halt nicht unterschätzen, weil der hat die Power. Ja, wird natürlich schwer, so einen Jacare auszunocken. Nicht, weil der so ein geiles Kinn hat, sondern weil du erstmal in so eine Situation kommen musst, um Jacare K.O. schlagen zu können. Ja, ich sehe Jacare als eigentlich mit einem der besten UFC-Kämpfer, die noch keinen Titelkampf bekommen haben. Vielleicht sogar der Beste. Wenn man sich's so richtig überlegt, könnte das sogar so sein, dass es eigentlich der beste Kämpfer ist aktuell in der UFC, der noch keinen Titelkampf bekommen hat. Und ich hoffe einfach, dass er diesen Kampf gewinnt und dass er dann irgendwann mal seinen Titelkampf bekommt, weil verdient hat das. Und tendiere da natürlich zu Jacare, gar keine Frage. Aber wie vorhin auch schon erwähnt, es ist halt einfach MMA. Alles ist möglich und wenn da so ein Typ wie Boach steht mit der Power, musst du auch in Erwähnung ziehen, dass er Jacare ausdocken kann, gar keine Frage. Und Tim Boach, das muss man auch sagen, hat zuletzt wirklich immer gute Kämpfe gezeigt. Ja, also der Gewichtsklassenwechsel hat ihm gut getan, die letzten 2 Kämpfe gewonnen. Gut, es war dann gegen Josh Sandman, das ist ein anderes Niveau gewesen, rest in peace, und gegen Rafael Natal, aber das ist dann doch auch schon ein erfahrener Kämpfer. Also ja, ich bin einfach gespannt, sehe aber hier natürlich ganz klare Vorteile für Jacare, gar keine Frage. Dada 5000 schreibt, ich habe 5 Jahre Bellator trainiert, will jetzt mit UFC anfangen. Ja, das wird ja spannend. Sterling gegen Asansau ist meiner Meinung nach neben Cerrone, Masvidal und Peña Shevchenko der wichtigste Fight dieses Wochenendes. Wie siehst du den Kampf? Sterling hat viel Potenzial, aber reicht es? Also Asansau ist extrem gut. Ja, also man sollte sich da nicht von täuschen lassen, wie er zuletzt gegen TJ Dillashaw aussah. Ich halte Asansau wirklich immer noch für einen absoluten Weltklasse Bantamweight-Kämpfer. Also aus meiner Sicht hat er immer noch das Zeug dazu, sich den Titel irgendwann mal zu holen. Seine langwierige Verletzung hat ihn jetzt halt weit zurückgeworfen, muss man definitiv so sagen. Aber ich gebe dir recht, dass das einer der interessantesten Kämpfe ist mit auf der Card, weil er richtungsweisend für diese Bantamweight-Division ist, die momentan ja in so einem Cluster festhängt. Cruz, Dillashaw, Garbrandt. Das wird sich, denke ich mal, 2017 alles so ein bisschen aufdröseln, im besten Fall. Ja, wenn Garbrandt jetzt Dillashaw besiegt und vielleicht gibt's dann nochmal ein Rematch mit Cruz, dann hat sich das so ein bisschen entfusselt und dann wäre es eigentlich schön, wenn du dann so einen aufgebauten Sterling hättest. Aber es wird schwer für ihn gegen Asansau. Er hat sich eigentlich ganz gut getan oder ganz gut geschlagen gegen Brian Caraway, bis er dann sich, glaube ich, zu sicher war. Ich glaube, diesen Fehler kann man häufig bei Kämpfern beobachten, die gegen Brian Caraway antreten, dass sie so ein bisschen Carraways Qualitäten unterschätzen. Ja, also ich sehe Brian Caraway nicht so sehr als Fallobst wie viele andere. Ja, ist für mich jetzt auch keiner, der einen Titel holen wird oder so, aber er ist schon ein guter Bantamweight. Und ich glaube, Sterling hat ihn da so ein bisschen unterschätzt dann und hat gedacht, das Ding ist eh schon im Kasten. Ich bin gespannt, ja, also ob er jetzt wirklich diesen nächsten Schritt gehen kann. Er muss Asansau besiegen, um uns allen zu beweisen, dass er ein Contender ist für diese Bantamweight Division. Andererseits ist er noch relativ jung und kann sich noch weiterentwickeln. Eine Niederlage gegen Asansau würde jetzt mit Sicherheit nicht bedeuten, dass er ja keine Chance mehr hat, irgendwann mal einen Titelkampf zu bekommen. Aber für die Division wär's echt gut, wenn so ein Sterling diesen Kampf gewinnt und man hätte dann gleich noch einen weiteren Kandidaten, einen jungen Kämpfer, der 2018 unter Umständen dann um den Titel kämpfen könnte, wenn er jetzt noch dann nach Asansau vielleicht Lineker besiegt oder vielleicht gibt's auch einen Kampf gegen Dominic Cruz. Das wäre natürlich dann schon wieder ein anderes Level für Sterling, gar keine Frage. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Dominic Cruz einen Kampf gegen Aljamain Sterling annehmen würde. Ja. Nurmagomedov oder Ferguson, wahrscheinlich Nurmagomedov, aber der Kampf ist einfach, das ist pures MMA, ja, das ist der Kampf, jeder MMA-Fan leckt sich die Finger nach so einem Kampf, weil das beinhaltet alles, was MMA so großartig macht. Du hast diesen wahnsinnig guten Striker mit gutem Jiu-Jitsu, Tony Ferguson, diesen enorm dominanten Wrestler, Nurmagomedov, für mich sind das die zwei besten Lightweights aktuell. Ich sag, wenn ich mich festlegen müsste, Nurmagomedov, aber es ist unmöglich zu sagen, weil beide haben ihre Qualitäten, ausreichende Qualitäten. Und ich sehe auch einen Tony Ferguson nicht auf dem Boden liegen wie ein Michael Johnson gegen Nurmagomedov, sondern Ferguson wird auch aus dieser vermeintlich schlechten Position versuchen, Nurmagomedov zu finishen, gar keine Frage. Und ist halt auch ein Typ, der, ich glaube, so verrückt ist im Kopf, dass er so eine weitere Ebene erklimmen kann in einem Kampf, der für ihn aussichtslos vielleicht erscheint oder so. Also, wisst ihr, was ich meine? Es gibt einfach Kämpfer, die geben sich dann ihrem Schicksal hin, wie Michael Johnson. Und es gibt andere Kämpfer, wie eben so ein Tony Ferguson, die dann nochmal so richtig Gas geben können und Dinge machen können, die uns überraschen. Also es wird ein großartiger Kampf. Ich hoffe, dass es zustande kommt, dass sich keiner verliert. Ja, dass sich keiner verletzt, so ist es richtig. Ricardo, schaust du manchmal Brandon Sharps Podcast und wie findest du seine Meinung und seine eigene UFC-Karriere? Ich habe es schon ein paar Mal gesagt und ich versuche es kurz zu halten. Ich mag Brandon Sharp nicht, weil er aus meiner Sicht immer nur so halbe Geschichten irgendwie erzählt, die, also gerade wenn er über aktuelles UFC-Geschehen spricht, dann wirft er manchmal Sachen zusammen, die überhaupt keinen Sinn ergeben und auch miteinander gar nichts zu tun haben. Er weiß immer nur die Hälfte. Seine UFC-Karriere, er war halt ein Heavyweight, der es nie bis ganz nach oben geschafft hat und war immer auf so einem Stefan-Struve-Niveau, würde ich mal sagen. Also war jetzt keiner der besten Heavyweights, für mich auch kein großes Talent oder irgendwas, war halt einfach ein solider Boxer, ja, der sich irgendwann mal in Jiu-Jitsu verliebt hat, da auch besser geworden ist. Mit Sicherheit einer der besseren Jiu-Jitsu Heavyweights in der UFC. Soll ich jetzt hier über den abkacken? Ich mag den einfach nicht und fertig. So. Sam schreibt, für mich ist Masvidal einer der underratedsten MMA-Kämpfer. Großes Allround-Talent. Ich denke, dass er ein großes Problem für Cowboy sein könnte. Was meinst du? Ja, also sehe ich auch so. Masvidal gegen Cerrone wird hochinteressant. Ich weiß nicht, ob er underrated ist. Ich glaube einfach, dass Masvidal ist so ein Typ, der schon ewig dabei ist, aber noch nie so richtig diesen Sprung ganz nach oben geschafft hat. Ja, also einfach so Title-Contender. Das hat er einfach noch nicht hinbekommen. Aber seine Qualitäten sind, glaube ich, den meisten UFC-Fans schon bewusst. Und immer wenn es heißt, Kämpfer XY trifft auf Masvidal, dann gehst du auch direkt davon aus, dass Masvidal eine Chance hat zu gewinnen. Also so richtig unterlegen ist er gegen keinen. Selbst gegen Benson Henderson damals war das so, dass man dachte, ja gut, das könnte schon eng werden für Benson Henderson. Wurde es ja auch. Also ich finde Masvidal immer interessant, aber ich kann auch nicht so richtig gegen Cerrone setzen, weil Cerrone auch immer einen Weg findet, Kämpfer zu besiegen. Jetzt einfach von den äußeren Umständen her glaube ich, dass das alles eher Masvidal in die Karten spielt, weil Cerrone, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert, braucht ja so ein bisschen diesen Spaß am Sport, ja, also er muss praktisch mehr oder weniger frei in diese Kämpfe gehen können, nicht zu aggressiv, sich nicht angepisst fühlen vom Gegner, hat er schon ein paar Mal thematisiert. Es kommt noch dazu, dass er zu Hause kämpft, ja, in Colorado, will damit sich halt auch nochmal gute Leistung zeigen und seinen Fans irgendwie, seiner Familie und alle, die dann vielleicht nur wegen ihm da sind, einfach eine gute Show bieten. Und dann hast du Masvidal, dieses abgezockte Dreckschwein, und das meine ich mit Respekt, das könnte eine enge Nummer werden für Cerrone. Ganz, ganz, ganz klar, sehe ich auch so. Also vor allem, wenn man sich überlegt, wie Masvidal zuletzt gegen Ellenberger gekämpft hat. Der kam raus wie die Feuerwehr. Und wenn Cerrone eins nicht ab kann, dann ist es diese Frühstart seiner Gegner. Ja, also die einfach ihn sofort unter Druck setzen. Damit hat er eigentlich immer ein Problem. Er hat jetzt zwar in der Welterweight Division Möglichkeiten gefunden, da drum rumzuarbeiten. Ja, er hat ein besseres Distanzmanagement aus meiner Sicht. Er ist auch rein wrestlerisch besser geworden und kann dann vielleicht Takedowns verhindern. Hat auch mal erzählt, dass er, bevor das Event praktisch beginnt, schon irgendwie 3-4 Runden spart nochmal am Eventabend, um einfach schon mal im Oktagon gestanden zu haben und ein Stück weit die Nervosität zu verlieren. Das ist ein hochinteressanter Kampf und ich finde für beide Kämpfer einfach Argumente, diesen Kampf zu gewinnen, und das macht diesen Kampf so großartig. Auch hier werde ich so machen, dass ich wieder am Freitag, vermutlich am Freitag nach den Weigh-ins, dann meine endgültigen Tipps abgeben werde. Ricardo schreibt, immerhin hat er damals Crocop besiegt. Wie gesagt, es geht wieder um Brandon Sharpe, ich werde jetzt hier nicht schon wieder auf Brandon Sharpe rumhacken. Mag sein, dass er Crocop besiegt hat, Gonzaga hat es auch geschafft, und das war zu einem Zeitpunkt, als Crocop noch aus meiner Sicht stärker einzuschätzen war, als zu dem Zeitpunkt, wenn Brandon gegen ihn gekämpft hat. Der Typ, eins muss man definitiv sagen, er hat es geschafft, einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast ins Leben zu rufen. Aus meiner Sicht profitiert er davon, dass er mit Brian Callen das ganze Ding zusammen machen kann und dass Joe Rogan ihn sehr mag. Rogan hilft da definitiv auch mit seiner Reichweite und so. Aber es gibt so viele Menschen, die Brandon Sharpe toll finden, und das ist doch schön für ihn. Und ich finde ihn halt nicht toll, und das ist auch gut. Andrew schreibt, viele kennen Jason Knight noch nicht. Er kämpft dieses Wochenende gegen Alex Caceres, Fight of the Night. Tough ohne Ende. Traust du ihm die Top 10 zu? Also Jason Knight ist ein Planet 10 Typ, also aus dem Umfeld von Eddie Bravo. Falls ihr den noch nicht kennt, also vom Kampfspiel, damit ihr euch mal was vorstellen könnt. Also Jiu-Jitsu fixiert, aber auch gutes Striking. Noch ein bisschen unsauber, aber er ist auch noch jung und wird sich da weiterentwickeln. Ich muss jetzt mal gucken, gegen wen hat er seinen ersten Kampf in der UFC gewonnen? Das war ein großartiger Kampf, das war auch Fight of the Night. Über Alex Caceres erzähle ich jetzt gar nichts, also Bruce Leroy sollte jedem UFC-Fan ein Begriff sein, immer toll, diesen Kämpfer kämpfen zu sehen. So, jetzt hoffe ich, dass es nur einen Jason Knight gibt, richtig, und zwar den aus der WWE. Ihr hört mal gucken, gegen wen er seinen ersten Kampf gewonnen hat. Ich habe aber die Befürchtung, wenn ich jetzt Sherlock aufrufe, dass mein Internet wieder zusammenbricht. Okay, scheint funktioniert zu haben. Gegen Jim Ellers, genau. Es war eine Split-Decision, aber es war ein großartiger Kampf, und Dan Hooker hat er dann auch, ja, relativ souverän besiegt, sage ich jetzt mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine nicht zu leichte Nummer wird für Jason Knight, Alex Caceres zu besiegen. Also aus meiner Sicht muss Jason Knight noch definitiv besser werden in Sachen Striking und sich insgesamt auch ein bisschen cleverer im Octagon anstellen, um einfach mal jemals in die Top 10 zu kommen. Aber wenn er den Kampf jetzt gegen Caceres gewinnt, ja, dann hat er 3 Kämpfe in Folge gewonnen und das ist schon mal eine Leistung in der UFC, das muss er erstmal hinbekommen. Also von daher, ja, natürlich kann er mal in die Top 10 kommen, gar keine Frage, aber mit der Leistung, die er bislang gezeigt hat, glaube ich, wird es nicht ausreichend sein. Also da glaube ich, muss er noch eine Schippe draufpacken. Gerade wenn man sich den Dan Hooker-Kampf anguckt, das war dann schon zeitweise schwierig, sage ich jetzt mal. War nicht ganz so gut wie oder nicht ganz so flashy, muss man eigentlich sagen, wie in dem Ellers-Kampf. Ja, das war natürlich ein großartiges Debüt für ihn, toller Einstand, gar keine Frage. Aber ich sehe schon definitiv ein großes Talent bei ihm, gar keine Frage. Wie alt ist der? Müssen wir auch nochmal schnell gucken. Jason the Kid Knight. Da sind wir wieder bei Brian the Kid Callen. 24, also da hat er auf jeden Fall noch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Sein Debüt im Moment war gegen Kawajiri. Das hat er verloren damals via Decision. Sehe ich jetzt gerade gegen Michael Roberts bei Atlas Fights. Keine Ahnung. Hat er auch verloren. Also ja, er hat schon einige Kämpfe bestritten. Insgesamt 17. Auch noch ein paar Amateurkämpfe. Also er ist nicht ganz unerfahren. Das muss man definitiv mal auch so sehen. Aber ja, er wirkt auf mich jetzt auch noch nicht wie ein fertiger Kämpfer. Also da ist noch Luft nach oben, so möchte ich es mal sagen. Aber interessant ist der Kampf auch. Überhaupt die ganze Card finde ich sehr, sehr gut. Ola schreibt, du solltest das UFC-Event kommentieren für uns mit Facecam. Also, ich bin der Meinung, dass ein oder zwei deutsche Kommentatoren schon ausreichend schlecht sind. Da muss ich das nicht noch machen. Außerdem müsste ich nachts aufstehen und wäre auf Run Fighting angewiesen. Und das sind Komponenten, die können nicht funktionieren, wenn du die zusammen mischt. Ich und Run Fighting, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Gibt aber 10 Sekunden Verzögerung, das macht doch keinen Sinn, stimmt. Wer ist dein Lieblingskämpfer? Ich habe keinen direkten Lieblingskämpfer, also ich gucke mir gerne Kämpfer an, aber es gibt jetzt für mich nicht einen Kämpfer, den ich ständig auf Twitter verfolge oder auf YouTube oder weiß der Kuckuck wo. Es gibt eigentlich ganz selten Kämpfer, die ich nicht gerne kämpfen sehe. Also wirklich, selbst Kämpfer, die ich nicht kenne, interessieren mich schon deshalb, weil ich sie nicht kenne. Also wenn ich irgendwelche Namen lese, die ich noch nie gehört habe, dann finde ich das schon wieder interessant, um zu sehen, wie die sich dann anstellen. Aber prinzipiell interessiert mich fast jeder Kämpfer. Das ist halt eben auch dann wahrscheinlich meine Obsession mit dem Thema MMA. Ja? Also ich finde jeden Kämpfer auf seine Weise irgendwie interessant. Ja, selbst ich habe mir die Titan Card angeguckt letztes Wochenende und selbst da fand ich alles interessant. Also einfach, weil du Kämpfer kennenlernst, obwohl da auch welche dabei sind, ey, da, unglaublich, dass die es überhaupt in so ein Oktagon schaffen, ja, oder in so einen Käfig. Aber ich liebe es einfach, diese Menschen dabei zuzugucken, wie sie sich gegenseitig da auf so einem hohen Kampfkunstniveau begegnen. Ja, also auch wenn ich jetzt gerade sage, dass bei Titan welche kämpfen, die nicht das Niveau haben, das wir aus der UFC gewohnt sind, dennoch haben die mir eins voraus, nämlich allein schon den Mut und auch die Muße, sich da wirklich so in Trainingscamps reinzustürzen und sich weiterzuentwickeln oder entwickeln zu wollen und so, da gehört einiges dazu. Also jeder MMA-Kämpfer, selbst wirklich auf dem kleinsten lokalen Niveau, genießt meinen vollen Respekt und ich finde jeden interessant auf seine Art und Weise. Selbst wenn dir morgen einer bei uns im Ort in der Turnhalle kämpfen würde gegen irgendeinen anderen, würde ich die beiden interessant finden, weil sie sich allein schon das Ganze zutrauen. Das ist schon sehr interessant. UFC sollte ihre Rechte an jemand anderen als Run Fighting verkaufen. Das ist einfach unterirdisch, was die leisten. Vielleicht an Datsun oder ich weiß, das heißt The Zone, aber ich sage immer Datsun, weil es so schön, der Name ist einfach so dumm, den sie sich da ausgewählt haben. Sky oder sogar Free TV würde denen, glaube ich, mehr Geld einbringen. Also ich bin Befürworter von Sky. Das wäre mein Traum gewesen, wenn die UFC auf Sky läuft. Das ja, hätte ich begrüßt. The Zone hat da auch schon Probleme mit ihrem Streamingdienst und ja, ich bin immer froh, wenn ich es nicht auf Run Fighting gucken muss. Schaust du dir manchmal die UFC Embedded Videos an und wie findest du das Format aus der Sicht für die Zuschauer, aber auch aus der Sicht für die Kämpfer? Also ich finde Embedded hervorragend. Ich muss dir mal so sagen, ich gucke am Tag ungefähr eine Stunde bis zwei Stunden MMA-UFC-relevante Videos auf YouTube. So, also das ist eigentlich immer so. Von daher gucke ich auf jeden Fall schon mal alles, was auf UFC, auf dem UFC-Kanal, auf dem YouTube-Kanal der UFC so veröffentlicht wird, so muss man sagen. Für die Kämpfer, ich denke mal, für den einen ist das total super, ja, sich da so präsentieren zu können, sich einen Namen machen zu können, und andere werden das hassen, ständig von der Kamera verfolgt zu werden. Aber ich glaube, die UFC hat eine Möglichkeit gefunden, Kämpfer, die jetzt nicht so viel Bock auf so ein Embedded-Projekt haben, da auch ein bisschen dann wieder rauszunehmen. Man hat es bei Ronda Rousey, bei 207 ganz gut gesehen, und auch schon bei anderen Kämpfern ist es mir aufgefallen, ohne dass ich die jetzt beim Namen nennen könnte. Da hat sich einfach was verändert, die UFC, oder was heißt, da hat sich was verändert, die UFC ist da auch bereit, dann mal Kämpfer nicht so in den Fokus zu rücken, die das vielleicht nicht gebrauchen können, ständig mit der Kamera verfolgt zu werden. Aber grundsätzlich finde ich dieses Embedded-Ding hervorragend. Ich fand auch für Danas Videoblogs unglaublich gut, wenn man so hinter den Kulissen einfach nochmal so ein bisschen rumgucken konnte, was da nach und während Kämpfen passiert ist. Also wenn ihr Fight Pass habt, sucht mal nach Dana Whites Vlogs, die sind großartig, empfehle ich jedem. Ja, das Content, der ist einfach Gold, finde ich hervorragend. Wenn es nach mir ging, also ich habe ja damals, als ich in Berlin war, bei der ersten UFC-Veranstaltung in Berlin, habe ich ja Folgendes gemacht. Ich habe auf Periscope, war es glaube ich, genau, auf Periscope, einfach nur die ganze Zeit im Backstage-Bereich gefilmt. Ja, also ich hätte das als Außenstehender immer am interessantesten gefunden, was geht da eigentlich Backstage ab? Deswegen bin ich immer nur mit meinem iPad rumgelaufen und habe den ganzen Medienbereich da gefilmt und eben dann, was da so Backstage abging, weil das fand ich persönlich am interessantesten. Was im Octagon, beziehungsweise was in der Halle passiert, ja, aber das kriegst du ja fast auch bei jeder Übertragung besser mit. Aber was so da hinten rum alles abging, das fand ich sehr interessant. Also, ja, finde ich diese dieser Blick hinter die Kulissen finde ich immer toll. Wie läuft das in Deutschland mit dem UFC Fight Pass? Schau alles dort, ist das, warte mal, ist doch mit Abstand das Beste. Run Fighting klingt schon übel. Deutscher Kommentar bei MMA kann nur peinlich sein. Ja, also es ist ja so, dass du Pay-Per-Views und zum Beispiel UFC und Fox und auch die europäischen Events in Deutschland nicht mehr über Fight Pass gucken kannst. Natürlich kannst du über VPN dir einen Zugang machen und so, gar keine Frage, aber einfach mit den einfachsten Möglichkeiten, das heißt, du setzt dich zu Hause hin, machst deinen Fight Pass auf, geht's nicht, weil es halt einfach nicht betragen wird, weil es bei uns geschwärzt ist, ausgekraut ist oder halt einfach blockiert wird von der UFC, weil sie eben den Deal mit Run Fighting haben. Das Gute, wenn es überhaupt was Gutes gibt an Run Fighting, ist, dass sie Zweikanalton anbieten. Also du kannst im Vorfeld wählen, möchtest du das Event auf Deutsch oder auf Englisch schauen. Bei Pay-Per-Views ist es ganz wichtig, dass du dich im Vorfeld entscheidest, weil wenn du halt auf Deutsch buchst, musst du es auch auf Deutsch gucken. Ist doch so, oder? Oder kann man danach auch noch wählen? Keine Ahnung, ich habe es noch nie auf Deutsch geguckt. Moment, das stimmt nicht. Als es bei Maxdome kam, habe ich es einmal auf Deutsch geguckt, weil da gab es keinen englischen Ton, ja, zur Auswahl. Und damals hat's der Oliver Kopp und noch ein anderer Vogel kommentiert, nicht der Tobias Drews. Und das war so unerträglich. Und ich sage nicht, dass es irgendjemand besser könnte. Ja, das ist mir auch scheißegal. Für mich ist die UFC Englisch. Punkt. Ich möchte die auf Englisch hören. Ich möchte keinen Deutschen hören, weil dieses Eingedeutsche von irgendwelchen Moves, da kriege ich einen Kotzanfall. Also ich will das überhaupt nicht auf Deutsch. Aber ich verstehe, dass du es auf Deutsch anbieten musst für Leute, die jetzt, was weiß ich, ran Fighting haben, sonst nur Boxen gucken und jetzt sehen, Mensch, da kommt ein UFC-Event, komm, ich guck mal rein. Davon sprechen ja gerade alle oder so, ja. Dann glaube ich, dass manche das einfach auf Deutsch brauchen. Und da ist der Move mit Tobias Drews auch ein sehr, sehr guter, weil Drews einfach bei deutschen Boxfans einen sehr hohen Stellenwert genießt oder einfach auch eine bekannte Stimme ist. Und mit ihm habe ich dann noch am wenigsten Probleme. Aber wie gesagt, die UFC ist für mich einfach Englisch und Boxen eigentlich auch, muss ich dazu sagen. Also ist, ja, Punkt. Meine Lieblingsanalysten rund um MMA, schreibt Sam, sind Farah Sahabi, Luke Thomas, Jack Slack, Robin Black. Wen verfolgst du am liebsten? Ja, das sind eigentlich auch die Kandidaten, die ich jetzt nennen würde. Da würde ich mich jetzt eigentlich anschließen. Also es gibt immer mal wieder diverse Leute, die dann noch Ansichten mit reinbringen, die vielleicht nicht immer richtig sein müssen, aber die mich dann wiederum animieren, über andere Dinge anders nachzudenken. Also deswegen, ich gucke so eine extreme Menge an Videos über die Woche hinweg und auch höre unheimlich viele Podcasts, lese zig Artikel, dass ich eigentlich mittlerweile auch diese diese vielen Einflüsse brauche, um mir dann ein Bild letzten Endes machen zu können. Also alle, die du aufzählst, finde ich gut. Mir ist Robin Black manchmal einfach zu sehr over the top, aber vieles, was er sagt, ist dann auch wieder interessant für mich. Also die Art und Weise, wie er es rüberbringt, ist so ein bisschen das Problem, das ich habe. Und er labert auch manchmal Scheiße, muss man auch sagen. Aber wer macht das nicht? Brandon Sharp, sagt der Dada. Nee, gebe ich einen Fuck drauf. Okay, so, jetzt gucke ich mal, was ich noch auf meinem Zettel habe, solange der Chat jetzt nichts mehr hat. Also Tag 25 habe ich gesagt, Stipe Miocic, Juno dos Santos bei 2.11 haben wir drüber gesprochen. Dann wurde gestern Nacht bekannt gegeben, Daniel Cormier gegen Anthony Rumble Johnson findet statt bei UFC 210 in Brooklyn. Das wird der Main Event werden, Co-Main Event. Da wird weiterhin versucht, irgendwie den Aldo Holloway Kampf auf die Karte zu bringen. Ist aber noch nicht sicher. Müssen wir mal abwarten, wie sich das so verhält in den nächsten Wochen. Ja, ich freue mich, dass dieser Kampf endlich zustande kommt. DC gegen Rumble Johnson, auch wenn man immer wieder ein Fragezeichen dahinter machen muss, gerade wenn AKA-Kämpfer einen Kampf terminiert bekommen, da weiß man nie, ob das klappt. Aber ich hoffe, dass dieser Kampf endlich zustande kommt. Ich vermisse einfach auch Rumble Johnson schon, ja. Also das ist einfach ein Kämpfer, den sehe ich gerne. Und ein Stück weit hoffe ich fast schon, dass er diesen Kampf gewinnt. Daniel Cormier wirkt auf mich so, dass er schon langsam aber sicher sich mit dem Gedanken befasst, einfach seine Karriere zu beenden. Er hat jetzt das nicht konkret gesagt, aber er rutscht immer tiefer in diese Fox Sports One Analystenrolle rein. Er hat ja die, ich sage jetzt mal, Kapitänsbinde bei AKA genommen. Er ist sozusagen der Typ, der da die Kämpfer betreut, muss man sagen. Also er benimmt jetzt eigentlich Rollen, die du sonst innehast, wenn du kein aktiver Kämpfer mehr bist. Von daher würde ich einfach es begrüßen, wenn Rumble diesen Kampf gewinnt und es dann irgendwann John Jones gegen Rumble Johnson als auch lang erwarteten Kampf gibt. Denn DC und John Jones, das Ding ist einfach durch für mich, ja. Also, weiß nicht, hab ich jetzt nicht mehr so Bock drauf. So. Aber ich freue mich auf diesen Kampf, gar keine Frage. Jetzt geht's gleich hier im Chat los. Ich guck mal kurz noch auf meinen Zettel, was ich noch drauf habe. Musashi Whiteman haben wir besprochen. Ja, UFC London, das wollte ich auch noch ansprechen. Da warten wir Europäer ja sehr auf einen besseren Main Event. Da ist es so, dass die UFC einige Pläne verwerfen musste, weil man Kämpfer für andere Cards braucht oder brauchte und manche Kämpfer dann auch nicht in Europa kämpfen wollen. Man hört so, dass Ryan Bader gegen Alexander Gustafsson der Main Event werden könnte für UFC London. Aber auch da gibt es ja noch ein paar Modalitäten zu klären. Ryan Bader hat noch keinen neuen UFC-Vertrag unterschrieben. Also vielleicht hängt es auch aktuell daran. An und für sich muss die Card irgendwie noch ein Stück weit aufgepäppelt werden. Also das ist für mich noch eher so eine deutsche UFC-Card, wenn ihr versteht, was ich meine. Die englischen oder die England stattfindenden UFC-Cards waren sonst immer besser. Ich hoffe, da kommt noch was. Aber bislang sieht's wohl so aus, dass die UFC einfach Probleme hat, Kämpfer zu finden, die zum einen bereit sind, in Europa zu kämpfen und zum anderen verfügbar sind. Ja, also das ist einfach noch ein kleineres Problem für die UFC. Deswegen, ich hoffe, dass das noch irgendwie gefixt wird. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken in den Chat. In Deutschland kommentiert ein Kommentator 5 verschiedene Sportarten. Das kann einfach nicht gut sein. Ich habe die UFC von Anfang an in Englisch gehört und deshalb will ich nicht wechseln. Das sehe ich auch so. Aber wenn man neu einschaltet, kann ich verstehen, dass man es auf Deutsch hören will. Aber vor allen Dingen Joe Rogan will ich einfach hören, wenn ich UFC schaue. Ja, das ist genau das, was ich auch sage. Ich muss hier meinen Chat wieder größer machen. Das ist schon wieder unerträglich klein von meinem Posten aus. So, jetzt kann ich es auch lesen. Jetzt muss ich nur wieder an die richtige Stelle scrollen. Das vergesse ich jedes Mal zu Beginn der Übertragung, den Chat groß zu machen, weil ich sitze einfach zu weit weg vom Rechner, um es gut lesen zu können. Also Andrew schreibt auch nochmal, wenn es wirklich dazu käme, dass bei UFC 210 Daniel Cormier auf Rumble Johnson trifft, Aldo gegen Holloway und Whiteman gegen Musashi, wäre das definitiv ein Highlight. 2017 sehe ich auch so, das wäre eine Bombencard. Aber ich habe diese Woche auch mal mit jemandem auf Twitter geschrieben, @RickyMMA ist da mein Twitter-Handle. Da habe ich auch gesagt, die 208-Card zum Beispiel finde ich auch nicht schlecht. Die ist durch die Bank weg eigentlich relevant. Ja, und das so richtig scheiß Pay-Per-Views, da habe ich eigentlich keine Angst vor. Orlovski gegen Ngannou finde ich auch hochinteressant. Aufstrebender Neuling gegen alten Hasen und für beide ein Gradmesser. Hat Orlovski noch drauf? Ngannou müsste aber auch noch nicht gegen Top 10, schreibt der Jens. Gegner kämpfen, da kommt jetzt noch der Rest. ja, Ngannou macht einen guten Eindruck. Also andererseits muss man natürlich sagen, die Gegner, die er bislang bekommen hat, die sind jetzt noch nicht so hochkarätig gewesen, um jetzt endgültig schon zu sagen, dass das ein zukünftiger Contender ist. Er macht definitiv gute Fortschritte, ist ja noch nicht allzu lange dabei. Ich glaube, erst seit 2 oder 3 Jahren. Also dafür ist er natürlich schon relativ weit gekommen. Vielleicht ist der Orlovski-Kampf jetzt wirklich ein guter Gradmesser für ihn. Im ersten Moment würde ich sagen, wenn Ngannou Orlovski trifft, liegt der. Ja, und dann ist das Ding durch. Aber Orlovski ist halt, wie du schon schreibst, ein alter Hase. Das wird ein interessanter Kampf. Also auch hier wieder gutes Matchmaking, gar keine Frage. Ricardo schreibt, Conor wird... hat zwar eine Pause, das verstehe ich jetzt nicht, Conor hat zwar eine Pause, aber der Typ ist krank, der wird trotzdem trainieren ohne Ende. Ich denke, er wird besser als je sein bei seinem nächsten Kampf. Ohne das wird, schreibt der Ricardo. Das ist der Nachteil am großen Chat. Man sieht das, was nach dem ersten Text steht, immer erst, wenn man ein bisschen da oben scrollt. Ja, gut, gucken wir mal weiter. Ich finde es sehr gut von der UFC, dass sie Ngannou endlich gegen einen Top 10 bis Top 15 Gegner kämpfen lassen. Er hat genug No-Names ausgenockt. Jetzt ist es einfach Zeit für ein Step-Up. Ja, genau. Also ich finde, deswegen ist Orlovski eigentlich auch ein wirklich guter Gradmesser für ihn, weil Orlovski zuletzt einfach nicht mehr die Leistung gezeigt hat, wie zu Beginn seines jetzt aktuell stattfindenden UFC-Runs. Und ich sag mal so, wenn Ngannou sich anschickt, wirklich eine Nummer werden zu wollen in dieser Heavyweight Division, dann sollte er diesen, ich sag mal, taumelnden Orlovski auch besiegen können. Ja, das wird nicht leicht, gar keine Frage, aber welcher Gegner wäre jetzt leichter für Ngannou? Ja, das ist, muss man sich halt auch fragen. Vielleicht Stefan Struve, das weiß man immer nicht. Ich sage übrigens absichtlich Stefan Struve, der heißt nämlich so. Ist schwer zu sagen, aber Orlovski ist, denke ich mal, zum richtigen Zeitpunkt jetzt verfügbar und man sollte aus meiner Sicht auch dieses Matchup booken. Ja, es wird einfach interessant zu sehen sein, wie Ngannou vielleicht auch mal mit Druck von einem guten Striker umgehen kann, denn man redet natürlich jetzt die ganze Zeit davon, wie viel Power Ngannou hat und wenn Ngannou dich trifft, dann liegst du und hin und her. Eins steht aber auch fest, wenn Orlovski dich trifft, liegst du auch. Er hat definitiv die Power, um die Leute auszunocken und Ngannou sollte sich da, wird er auch nicht sein, definitiv nicht zu sicher sein. Und muss seine Angriffe sehr, sehr gut timen, um nicht irgendwie einen Konter zu latschen und ausgenockt zu werden. Denn die Power hat so ein Orlovski immer noch. Also es ist auch aus meiner Sicht wirklich jetzt ein guter Gegner zum richtigen Zeitpunkt. So, Ricardo nochmal. Ich hoffe sehr auf ein UFC Warschau. Joanna Jędrzejczyk könnte daheim kämpfen und die Fans in Polen sind gerade in MMA sehr, sehr laut. Joanna Jędrzejczyk als Titelkampf plus 2-3 weitere europäische Kämpfer wäre eine gute Fight Night. Auch darüber habe ich diese Woche mit jemandem auf Twitter geschrieben. Und es ist ja so, dass in Polen definitiv ein großes Interesse für die Sportart MMA besteht, aber KSW da definitiv die Nase vorne hat, was Bekanntheit angeht. Ja, also KSW steht einfach über der UFC. Und die UFC scheut, glaube ich, da so ein bisschen das direkte Duell. Jetzt bringst du einen Namen ins Spiel, der in Polen aus meiner Sicht nicht diesen großen Stellenwert hat, wie viele denken. Und das liegt daran, dass Joanna Jędrzejczyk nie bei KSW gekämpft hat. Ja, Karolina Kowalkiewicz, die zum Beispiel, hat bei KSW gekämpft und war dann auch mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass überhaupt ein Interesse erstmal an diese UFC-Geschichte oder an diese Women's UFC Geschichte zustande kam. So möchte ich es mal sagen. Also, ich möchte, das ist ein bisschen schwierig auszudrücken, weil ich halt eben nicht in Polen direkt vor Ort bin, aber das, was man so mitbekommt, da ist es halt einfach so, dass die, die nicht bei KSW gekämpft haben, die polnischen Kämpfer, einfach nicht diesen Stellenwert genießen, wie Kämpfer, die bei KSW gekämpft haben. Deswegen behaupte ich einfach mal, dass ein Jan Blachowicz im Main Event, ja, eines möglichen UFC Warschau Events, mehr Fans anziehen wird als Joanna Jędrzejczyk. Also so sehe ich es jedenfalls. Also was dafür spricht, dass meine Theorie stimmen könnte, ist halt, dass der UFC 205-Kampf zwischen Kowalkiewicz und Jędrzejczyk in Polen gerade mal 224 Leute aus dem Bett geholt hat. So muss man es ja sagen. Ich gehe davon aus, dass das Pay-Per-View-Verkäufer sind, denn ich glaube nicht, dass irgendeine Box, irgendeine TV-Box so geringe Zuschauerzahlen messen kann. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich denke mal, das sind reine Pay-Per-View-Verkäufer und das ist natürlich erschreckend wenig. 224, da hätte selbst Run Fighting mehr zu bieten gehabt. Und das zeigt, dass in Polen Jędrzejczyk nicht so eine Riesennummer ist, wie man das vielleicht denken mag. Schwer von hier zu beurteilen, aber einfach, die Zahlen lügen ja in der Regel nicht. Da deutet vieles darauf hin, dass da noch mehr gemacht werden muss seitens der UFC, um sie bekannter zu machen oder vielleicht auch von ihrem Management. Ich glaube, dass da so ein Blachowicz einfach noch einen größeren Stellenwert hat als Johanna. Aber ich bin auch dafür. Warschau, warum nicht? Mach ein Event da. Aber du brauchst eine gute Karte. Du kannst nicht mit so einer Scheißcard kommen wie hier in Deutschland. Ansonsten hast du einfach ein Problem, diese Card adäquat mit vielen Zuschauern auszuverkaufen. So, gibt es Gerüchte über UFC-Events in Europa in 2017? London ist für Preis-Leistung einfach Schwachsinn. Holland, Deutschland, Italien, Hamburg im September und Zagreb im April ist schon lange her. Also, es gibt aktuell relativ wenig Gerüchte, beziehungsweise Gerüchte gibt es natürlich, aber die könnt ihr alle in die Tonne kloppen. Denn momentan ist es so, durch den Wandel ja in der Führungsspitze der UFC, WME, wird sehr, sehr quartalsmäßig gebuckt aktuell. Ja. Und sie schauen sich praktisch jetzt gerade vermutlich die Zahlen für das letzte Quartal 2016 an und überlegen dann, welche Kämpfer brauchen wir fürs zweite Quartal 2017? Was bleibt dann noch übrig für irgendwelche Events in Europa? Wie können wir die bestücken? Wie ertragreich ist das für uns? Wie viel Sinn macht das? Mögliche Prelim-Kämpfer zum Beispiel jetzt von irgendeinem Pay-Per-View auf eine Deutschland-Card zu stellen, ja, sage ich jetzt einfach mal so, und da ist momentan viel im Wandel sozusagen. Und es ist so, dass die UFC oder WME einfach die Events insgesamt erstmal zurückfahren möchte aktuell, ja, also die Menge an Events wollen sie einfach reduzieren. Man sieht das jetzt zum Beispiel, wann gab es das letzte Mal, dass es in einem Monat, glaube ich, nur zwei Events gab im Monat Januar. Also sie fahren die Eventmenge ein bisschen zurück, nicht weil sie prinzipiell weniger Events zeigen wollen, sondern weil sie erstmal so ein bisschen austarieren wollen, welche Märkte sind für uns jetzt gerade wichtig und wie wollen wir neue Märkte erschließen. Und ich denke, das wird auch Europa betreffen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass im ersten halben Jahr vielleicht höchstens noch ein weiteres Europa-Event dazukommt. Und da muss man davon ausgehen, dass das dann eher ein Markt sein wird, der für die UFC vielversprechend ist. Sprich Schweden, Irland, Schottland, ja, das ist es dann schon. Vielleicht Holland, das könnte auch noch sein, aber Deutschland sehe ich da nicht. Was in der zweiten Jahreshälfte ist, kann man unmöglich vorhersagen. Also das wird jetzt einfach darauf ankommen, wie WME entscheidet, wie wichtig ist der deutsche Markt für WME. Definitiv war es mal gut, dass Hamburg ausverkauft war. Ja, das war auf jeden Fall ein Vorteil für den Standort Deutschland. Aber vermutlich wird im ersten Halbjahr 2017 jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Italien auf die Karte kommen oder Italien den Terminplan rutschen und Polen und weiß der Kuckuck was noch alles. Also ich würde mich nicht wundern, wenn sie noch ein Event in Schweden machen würden oder in Schottland oder Irland oder so, aber das sollte es dann fast schon gewesen sein fürs erste Halbjahr. Und viel weiter voraus kann man einfach jetzt noch gar nicht planen. Man sieht es auch daran, dass die UFC immer noch Events wegstreicht, die eigentlich schon bekannt gegeben wurden fürs erste Quartal 2017. Ja, man hat ja jetzt erst dieses Event vor 2009 gecancelt, da sollte es ja eigentlich in Las Vegas noch ein Event geben. Das hat man gestrichen. Man hat für Brasilien ein Event gestrichen, nicht das Fortaleza oder wie der Ort heißt, sondern irgendwas anderes noch später im Jahr. Also man ist da immer noch ein bisschen am Wegstreichen eher, als dazu irgendwie was zu bucken. Wollen wir mal abwarten. Also das könnte interessant werden für Deutschland. Der Abdi schreibt, sprich bitte langsamer, ich lerne noch Deutsch. Entschuldigung, ich beeile mich immer so, weil ich weiß, meine Frau kommt gleich nach Hause und die will ins Yoga gehen. Das ist mein Problem. Ricardo schreibt, also ich bin halb Pole und muss sagen, dass Johanna in Polen sehr bekannt ist. Alleine eine 50 Sekunden polnische Samsung-Werbung von Johanna hat mehr als 2 Millionen Views. Okay, das ist mal interessant zu hören. wenn es da Polen gibt, die jetzt hier zugucken und mich da einfach ein bisschen aufklären können, wie bekannt Joanna Jędrzejczyk eigentlich in Polen ist im Vergleich zu zum Beispiel einem Jan Blachowicz. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil mein Eindruck halt einfach nach den gehörten Zahlen, ja, Pay-Per-View-Verkäufe oder 224 Leute gucken sich den wahrscheinlich wichtigsten Women's-MMA-Kampf in der polnischen Geschichte an. Da erschrickt man natürlich schon so ein bisschen, weil das ist halt verschwindend gering. Habdi schreibt, und wie ist es mit Mamet Khalidov in Polen? Das, den kenne ich, wer ist denn Mamet Khalidov? Muss jetzt mal gucken, wer das ist. Hier knarzt bei mir alles, der Stuhl, der Tisch. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, du. Da haben wir ihn. Ach, das stimmt, ja, natürlich kenne ich den. KSW-Kämpfer, natürlich. Also ich habe, das ist immer interessant, wenn ich von europäischen Kämpfern mitbekomme, irgendwas mitbekomme, dann sind sie auch relevant und wichtig. Und von ihm habe ich sogar schon was gehört, gar keine Frage, ja. Stimmt, absolut. Middleweight Champion. Chris schreibt, haben ja auch extrem viele Leute gefeuert. Das ist nur Umstrukturierung. Da geht es nochmal um die WMI-Geschichte. Was gibt's denn? Ach so. Ich jetzt, seht ihr, da ist die Frau schon. Ricardo schreibt, ich persönlich glaube aber, dass ein UFC Moskau nicht so groß sein würde, wie alle meinen. Khabib kommt aus Dagestan. Das hat mit der Kultur von dem Rest von Russland nichts zu tun. Ich denke nicht, dass jeder Russe hinter ihm stehen würde. UFC in Russland ist definitiv auch noch ein interessanter Punkt für 2017. Das steht auch mehr oder weniger auf der To-Do-Liste für die UFC. Ich bin auch immer ein bisschen skeptisch, wenn ich diese Videos sehe von Nurmagomedov, wenn er da irgendwo in Dagestan Autogrammstunden gibt. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Aber es ist, glaube ich, nicht auf so einem Level wie Fedor oder so, ja. Also der halt in Russland ein absoluter Megastar ist. Ich glaube, auf diesem Niveau ist Nurmagomedov noch nicht angekommen. So, danke Ricky. MMA-Beat steht an. Bis zum nächsten. Das gibt's doch gar nicht. Hier werde ich schon wieder von Helwani ausgestochen. Ja, besser als von Brandon Sharp. Besser als wie von Brandon Sharp. So, eigentlich habe ich auch meine Themen durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn vom Chat nichts mehr kommt, werde ich meiner Frau jetzt den Gefallen tun und rechtzeitig die Sendung beenden. Jens schreibt noch, Johanna ist ja auch in den Top 10, wenn es um die Follower auf Twitter geht. Ja, diese Social-Media-Geschichte, ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte davon, wie ich bei MMA Radio mehr oder weniger Follower geschenkt bekommen habe von eBay-Verkäufern, die dann gesagt haben, wir hören deine Sendung, ich verkaufe Follower auf Twitter, hier hast du mal 100, dann haben wir uns mal 1000 gekauft mit Chris zusammen. Ich sage nicht, dass Joanna Jędrzejczyk ihre Follower kauft, ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie irgendwie so eine, dass in unserer Bubble ist das eine Riesennummer, aber ist sie ein Mainstream-Star in Polen? Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich noch nicht. Aber der Ricardo hat ja gesagt, sie ist schon sehr bekannt in Polen. Also von daher, wenn es so ist, ich finde es definitiv interessant und wichtig, dass die UFC ihre Stars in ihrem eigenen Markt, sprich dann in Polen, auch den Leuten präsentiert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass zum Beispiel Joanna Jędrzejczyk gegen Jessica Andrasch in Warschau eine große Nummer werden könnte. Aber so ein Jan Blachowicz würde die Ticketverkäufe definitiv auch nochmal richtig schön anheizen. So, jetzt gucke ich noch einmal kurz, ob in der MMA-Welt was Neues passiert ist. Aber die Frau, die schaut schon wieder mit den Hufen. Also wenn die ins Yoga möchte, dann ist nicht mit ihr zu spaßen. Also, es sieht nicht so aus, als ob jetzt großartig noch was passiert ist. Ich mache das jetzt deshalb, weil das letzte Mal, als ich die Sendung beendet habe, wurde wirklich in dem Moment, als ich die Sendung beendet habe, ja, Whiteman gegen Musashi angekündigt. Ricardo schreibt noch, also ob sie ein Mainstream-Star ist, kann ich dir aber auch nicht sagen. Ich kann nur aus der MMA-Sicht reden. Ja, natürlich, also für MMA-Fans wird sie ein Begriff sein und da wird man auch wahnsinnig stolz sein, gar keine Frage. Aber es wird einem ja schon so ein bisschen versucht unterzujubeln, dass Joanna Jędrzejczyk eine richtig, richtig große Nummer in Polen ist. Also wirklich, sieht man ja zum Beispiel, wenn es da um den Sportler des Jahres geht, da wurde sie ja auch nominiert. Ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr auch war, aber auf jeden Fall im letzten Jahr. Und Lewandowski hat das Ding gewonnen. Aber ich glaube, da da kriegt sie halt kaum Stimmen, weil sie keiner kennt. Also sie ist nicht völlig unbekannt jetzt, aber so in der Sporthierarchie in Polen wird sie jetzt hinter vielen sich anstellen müssen. Also da gibt's deutlich mehr Sportler in Polen, die, glaube ich, einen höheren Stellenwert genießen in ihrem Land. Aber ich würde es toll finden. In Polen, das ist nicht so weit für uns Deutsche. Warum nicht in Warschau, Titelkampf, Joanna Jędrzejczyk? Ich wäre dabei. So, jetzt habe ich es eigentlich durch. Ich hoffe, euch hat es heute auch einigermaßen gefallen. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen hetzen, weil die Frau, die ist unheimlich anhänglich und nervt mit ihrem Yoga. Also in diesem Sinne danke ich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Mensch, Podcast-Hörer. Jetzt im Schluss wurde ich ganz fahrig, weil ich sag ja immer, dass wenn ich hier sende, soll die Frau die Tür zumachen. Ja? Kommt die hier rein, macht die Tür auf, zeigt mir ihr neues Tattoo und lässt die Tür dann offen. So geht's natürlich nicht. Na gut, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und nochmal der kleine Hinweis, bewertet meine Podcasts auf iTunes am besten mit 5 Sternen und am besten auch mit einem kleinen Text. Das hilft mir, mehr Relevanz in dieser iTunes-Podcast-Welt zu erlangen. Es hilft mir natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, also wäre es schön, wenn ihr das auch noch tun könntet. Vielen Dank dafür und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.